Deutschlandfunk. Nachtradio. Das Thema heute produziert von Trevor Horn. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Cause millions of Das war eine aktuelle Produktion der englischen Band Delays. Ihre gerade gehörte Single Valentine ist an sich schon etwas Besonderes. Schöne Melodien, ein toller Refrain und produziert von Trevor Horn. Produziert von Trevor Horn, ja genau der, der in den 80ern so viele Hits mit seinem unverwechselbaren Sound ausgestattet hat. Und um Trevor Horn und seine Produktion geht es in diesem Soundcheck. Denn Horn ist ein Phänomen. Wie kaum jemand anders hat er seinen unverwechselbaren Soundstempel. Doch alles hat seinen Anfang. So hat auch Trevor Horn klein angefangen. Mit diesem Song gelang ihm sein erster Hit. Buggles, bei denen Horn maßgeblich beteiligt waren mit Video Killed the Radio Star. Typisch Trevor Horn, 14 Stunden haben sie daran gesessen, das Piano, den Bass und das Schlagzeug ins richtige Tempo zu bekommen. Eines kann man Horn wirklich nachsagen, er ist ein Perfektionist, der sich einzig und allein auf sein Gehör und seinen Popinstinkt verlässt. Vor den Buggles hat er sein Handwerk als Produzent und Arrangeur gelernt. Das hieß jeden Job annehmen, der sich ihm bot, um nur in die Nähe eines Tonstudios zu kommen. Wir sind hier in den 70er Jahren und da waren Tonstudios nur für Bands bezahlbar, die im Lotto gewonnen oder einen Plattenvertrag hatten. Hier als rechte Hand von Tina Charles, die in England einige Hits hatte, begann Horn seine Karriere, um von dort Schritt für Schritt Anfang der 80er die Popwelt zu erobern. Seine weiteren eigenen musikalischen Gehversuche, einem Kollektiv aus Musikjournalisten, ausgebildeten Musikern und Studiotüftler, war The Art of Noise. Ihr größter Hit nahm in den frühen 80ern schon das vorweg, was man dann gerne später als Chill-Out bezeichnet hat. Art of Noise, Moment in Love. Wenn man die Produzentenhandschrift von Trevor Horn mit einem Wort auf den Punkt bringen sollte, dann wäre das wohl opulent. Er liebt den opulenten Sound, das Kino, das aus den Boxen kommt. Und mit den Pet Shop Boys wuchs zusammen, was zusammen gehört. Die Pet Shop Boys liebten Horn für seine Produktion und verglichen ihn mit Phil Spector, der schon in den 60er Jahren mit seiner berühmten Wall of Sound für Furore sorgte. 1988 war es endlich soweit, die Pet Shop Boys und Trevor Horn gemeinsam im Studio. Eine Kombination, die sich letztes Jahr wiederholt hat, aber dazu später. Hier die Pet Shop Boys mit Trevor Horn, Left on My Own Devices. It's not a crime when you look the way you do, the way I like to picture you. get home, it's later tonight. I pour a drink and watch the fight. Turn off the TV, look at a book, pick up the phone, fix some food. Maybe I'll sit up all night and day, waiting for the minute I hear you. Mit den größten, der größte Wurf in seiner Karriere, der wirklich schwer zu toppen war, gelang Horn mit der alten Progressive Rock Band Yes. Er war sogar kurzzeitig Sänger in der Band, nachdem John Anderson ausstieg. Das währte nicht allzu lange und nachdem Horn Anfang der 80er von einer Welttournee mit Yes zurückkehrte, entschied er sich, den Musiker auf der Bühne aufzugeben und stattdessen hinter den Kulissen als Produzent zu arbeiten. So kam es, dass nachdem Ex-Sänger John Anderson wieder dazu stieß, die Band von Trevor Horn produziert wurde. Eine glückliche Kombination, denn es gelang mit Owner of a Lonely Heart, der größte Hit in der Geschichte von Yes, und der Sound war die Visitenkarte von Trevor Horn und war jahrelang der Studiostandard. Move yourself, you always live your life. Never think

Courtney and Cream, Mitglieder der Band 10cc mit ihrem Hit Cry. Die Geschichte des Songs ist wieder bizarr. Horn produzierte ein Album mit Courtney and Cream namens Hit the Box. Er hasste es schon während der Produktion und fragte die beiden, ob sie nicht etwas Normales hätten. Courtney and Cream verwiesen auf den Song Cry, den sie vor 25 Jahren geschrieben hätten. Das war 1985, der Rest ist Geschichte. Ein Team, das zusammen auch Großes vollbrachte, war Trevor Horn zusammen mit Seal. Die beiden haben immer wieder zusammengearbeitet und es sind dabei Platten entstanden, die Zeit überdauert haben. Alles wieder typisch im opulenten Hornschen Soundgewand, aber mit der Stimme und den Kompositionen von Seal eine tolle Kombination. Hören wir Human Beings. Trevor Horn hat einige Gesichter. Eines ist sein Label ZTT. Er ging auf Trendsuche und landete dabei Anfang der 90er Jahre in Manchester, mitten in der Rave- und frühen Techno-Welle. Dort spürte er 808 State auf, die mit ihrem unverwechselbaren Sound die Massen zum Tanzen brachten. Die wiederum entdeckten den Rapper MC Tunes, versorgten ihn mit Musik und ließen Mastermind Trevor Horn seine Erfahrung mit einbringen. Heraus kam ein spannendes Album namens The North at its Heights. Kommerziell war es ein Flop, künstlerisch mit das Beste, was hier in Verbindung mit britischem Rap erschienen ist. Come on! a tuneful possess. The only capable for is a function to hunger to death, so cause human combustion. I'll make you bang, combinate with slang Manchester, the dance capital of England. The way I swing is close to a single, each vocal with domination like Hendrix on strings. Lyrical, miracle, poetic and chatter, the raps beat as the chat gets better. You drew like the side of my lyrical feast. The snare drums are pulse, my tempo's the heartbeat. I take root like weed in summer soil, rough like Popeye, microphones, my olive oil. Now as I recharge, my vocal cords will take a pause. 4 seconds to break as I collect my applause. Get up and get on one. Speed is my style, my tongue is the stun gun. I leave gems confused, state of panic, manic, planic. Some say satanic, but that's check. I don't need, the spirit of life is my feet. Directing attention to the pattern of the drum box. Delivering track for the pleasure of this jack's tunes is it to breathe life into hip hop. Cool, smooth, but I'm hot. Yo, the deeper we get, people relate and sweat. Banging beats for bass, for rap with the concept. The way I work my lines, all birds kick hard. Booming and bubbling, make ladies say good God. I put starts upon you, get verbally scarred. Rap selection like shorts and I'll hold the card. Here's the countdown, systematic meltdown. Make you dizzy, delusion when you come around. Delete my spell, your body rushes as I excel. Make you boogie in your head propel. Go 1 second, excuse me while I style. Collect my thoughts and check my profile. Again I've begun lyrical fun. Play my voice like an old son of steel drum. Energy magnet, human conductor. Rap maniac, female seductor. Girls start wiggling, jiggling and giggling to the tunes and leave them considering. Who is the new rave rhyme genius? Mysterious, but tempo's oblivious. Flesh and bone, dick to bone. Vocal tone is my thing so I can dip from a pop clone. 5-6 with dimples, crush punks like pimples. Rhymes quick, but my samples are simple. To concentrate, meditate, please relate to the state of 808 and combinate, escalate to a break so you can people get heavy like a lead weight. Release my beef, evade, me find the chief. Rock my rhymes, I'll leave punks to see. Receive vibes from minds that I ask to rest. Lay jam, slap, and put bodies to rest. I take letters, send them, and bend them. Deliver heat as my DJ blends them. Now I've got 2 seconds to break, take it easy. As I translate, I am ready for my rhyme, steel plated lines. Hung over for yours as I go for mine. Cat heads like eggs of concrete. Bring out like a dog in a field of sheep. Dislocation beat, make the beat complete. Suckle to my lyrics like a lamb to a T, but don't step too close cause your foot might slip. Trip, fall on your ass, still try to talk shit. Then I'll vocally victimize, verbally emphasize the nature of the beast with a musical compromise. Between that and Price, Master and Barker, built like volcano, the talent's the lava. Yeah! Now here is the last countdown, as I end it all on the one. Über den englischen Sänger Mark Almond kann man locker eine 2-Stunden-Sendung machen. So viel hat er ausprobiert und herausgebracht. Sein musikalischer Output reicht von Synthpop à la Tainted Love bis hin zu Songs mit klassischem Orchester. Und bei letzterem kreuzten sich die Wege zwischen Trevor Horn und Mark Almond. Beim Album Tenement Symphony besorgte Trevor Horn die Arrangements und produzierte einen Teil des Albums. Auch hier gab es einen veritablen Hit für Almond, The Days of Pearly Spencer. Complete, watched by a shivering sun. Old eyes. small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks, leave no trace in daylight's brightness shone. Days of Pearly Spencer. Hard on frosted glass, gazing at the swollen mass on concrete fields where grows no grass. He stumbles blindly on. Iron trees smother the air with withering. They stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass has gone. Days of Pearly Spencer. That stubble on your chin, it's buried in the rot gut gin. You played and lost, not won. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the streets where only rats can run. The day is a Pearly Spencer. Ich möchte Stunde 1 mit einem der Meisterwerke von Trevor Horn abschließen, bei dem er auch mitkomponierte. Horn und seine Studiomusiker machten bei der Produktion mit Grace Jones, wie auch auf seinen anderen oder vielen von seinen anderen Studio-Tüfteleien Mitte der 80er Jahre, exzessiv Gebrauch vom Synth-Klavier. Das Synth-Klavier war eine Art prähistorischer Sampler, sündhaft teuer und nur für die, die sich das Gerät und seinen Servicetechniker leisten konnte. Und dazu gehörte Horn. Gut dokumentiert bei dem Hit Slave to the Rhythm mit Grace Jones. Hören wir den Song bis zu den Nachrichten. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. You peel